so sieht ihr an. Diese Menschen, sie sind kalt, in den Medien nichts Neues, ist schon nur noch von Gewalt. Kinder fehlt ein Kita-Platz, Eltern wird das Essen knapp. Papa macht auf Arbeit schlapp, weil er sogar Burnout hat, das ist falsch. Wofür verbiegen wir uns bald? Für ein schuldenfreies Deutschland, dass wir fliegen können im All. Deswegen lautet deine Ware ein Eurojob, bist du schade. Dafür steht doch keine auferfüllte Funktion eines Sklaven. Aha, ja so sieht es hier aus. Vaterstaat hat sich verkauft und seine Tochter missbraucht. Wie in einem schlechten Drama steht man da als der Versager. Einfach ohne Perspektive, so als wenn man noch nie da war. Sklaver, dass sie alle hier versagen. Eure Regeln so missachten und die Politessen schlagen. Für die Jugend keine Clubs, ey, ich bin enttäuscht, Mann. Für das Dank, ich Vaterstaat, danke Deutschland. Der Fortschritt in der Welt ist zurückgeblieben. Manchmal möchte man sich einfach entziehen. Aus dem Leben entfliehen, bloß weg von hier. Eure Herzen sind wie der Winter, alles gefriert. Der Fortschritt in der Welt ist zurückgeblieben. Manchmal möchte man sich einfach entziehen. Aus dem Leben entfliehen, bloß weg von hier. Eure Herzen sind wie der Winter, alles gefriert. Musik, schreib den Mist, der mir so Christ auf dem Herzen liegt. Auf das Blatt einfach rauf, lass es raus. Schmerzen fliegen, muss die Scherben schieben. Aus dem Leben fliehen, lass ich vorher lebte, um mich zu entziehen. Mache die Augen auf, blicke ganz weit nach vorn. Manchmal nur ein Stück gefährdet, ja, dann wäre ich gestorben. Doch ich bin wie neu geboren, will das hier nicht verfluchen. Denn lieber mach ich Fehler, als es diesmal zu versuchen. Man könnte der Möglichkeit wirklich alles richten. Hätte man die Möglichkeit, Sachen zweimal zu verrichten. Doch darauf muss man verzichten. Leider muss ich daraus hören. Nimm die Umwelt in dir auf, lass dich nicht von denen stören. Mehr zu hören als zu reden, solches lernt schon die Natur. Sie versaut's mit zwei Ohren, doch mit deiner Zunge nur. Die überhaupt hat, dass der Fortschritt so an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Der Fortschritt in der Welt ist zurückgeblieben. Manchmal möchte man sich einfach entziehen. Aus dem Leben entfliehen, bloß weg von hier. Eure Herzen sind wie der Winter, alles gefriert. Der Fortschritt in der Welt ist zurückgeblieben. Manchmal möchte man sich einfach entziehen. Aus dem Leben entfliehen, bloß weg von hier. Eure Herzen sind wie der Winter, alles gefriert.